1. Die Philister Versamelten Ia Streitkrafter für einen Kriegszug und Zogen sich bei Socho in Juda zusammen, wo sie ihr Lager in Fstammen aufschlugen. 2. König Saul und die Israelitischen Männer Versamelten sich ebenfalls und Bezogen ein Vertideigungsposition im Terebinthenthal, sich auf den Kampf vorzubereiten. 3. Die beiden hier standen sich in gegenüber Legenden Berghangen gegenüber, so dass sich das Tal als natürlich Grenz zwischen ihnen befand. 4. AUSDEM Lager der Philister trat ein erfahrener Kämpfer namens Goliath AUS Gath Herveyer, der ein Ursurge wohnlich Korpergroß von über 3 Metern Bisaus. 5. Trug einen bronzenen Helm auf seinem Kopf und war mit einem Schuppenpanzer ausgestattet, der ein enormes Gewicht von etwa 60 Kilogramm aufwies. 6. Zusätzlich schützten bronzen Schienen sein Bein und trug einen bronzenen Werfspeer auf seinem Rücken zwischen den Schultern. 7. Der Schaft sein Spears war so massiv wie ein Weberbaum, waren die Eisenspitze all ein 7 Kilogramm wog, zudem schritt ein Schildträger vor ihm her. 8. Goliath blieb stehen und rief den israelitischen Rehen zu, warum sie sich überhaupt zur Schlacht aufstellten, und forderte sie auf, einen Mann für einen Zweikampf zu wählen. 9. O Schlag vor, dass das Volk des Verlierers dem Volk des Sieges dien und sollte, falls einer der beiden Kämpfer im Duell die Oberhand gewinnen würde. 10. Der Philister betonte sein Verachten für das Israelitische hier und forderte sie erneut auf, im endlich einen Gegner für den Kampf zu schicken. 11. Als Saul und sein Soldaten dies drohungen horten, verloren sie den Mut und wurden von einer Chefin first ergriffen. 12. David war der Sohn eins Ultran Manes namens Isai aus Bethlehem, der instigant Aktion hat und zur Zeit Sauls bereits ein Hose Ultrareikt hat. 13. Die drei Ältesten son Isaias, namentlich Eliab, Abinadab und Samma, waren Saul bereits in den Krieg gegen die Philister gefolgt. 14. Waren die drei Ältesten Brüder im hier dienten, war David der jüngste Sohn und blieb Zunachs bei seinem Vater. 15. David kehrte jedoch regelmäßig vom Hof Sauls nach Bethlehem zurück, dort die Schafherd seines Vaters zu hüten. 16. In der Zwischenzeit trat der Philister Goliath wirzig Tage lang jeden Morgen und Abend herveyer, die Israeliten herauszufordern. 17. Eins Tags beauftragte Isai seinen Sohn David, Jerostitz Getraid und Zen Brot schnell zu seinen Brüdern ins Lager zu bringen. 18. Zudem sollte Zen Caseleib dem Hauptmann übergeben, sich nach dem Wohligehen seiner Brüder erkundigen und ein Lebenszeichen von ihnen mitbringen. 19. Saul befand sich zu dieser Zeit mit den israelitischen Truppen im Terebinthenthal, wo sie den Philisten gegenüberstanden. 20. Nächsten Morgen vertraut David die Schaf einem Hutteren und machte sich mit den Worten auf den Weg, wo bei das Lager erregt, als das hier gerade unter Kriegsgeschrei ausrückt. 21. Sowohl die Israeliten als auch die Philister hatten ihr Schlachtreihen eingenommen und standen sich nun kampfbereit gegenüber. 22. David ließ sein Gepäck beim Wachter zurück, als diese fronten such der sein Bruder auf, sie nach ihrem Befinden zu fragen. 23. Waren der mit ihnen sprach, trat Goliath erneut aus den Rehen der Philister herveyer und wiederholt sein Ablichen beleidigungen, die David mit anhort. 24. Sobald die Israelitischen Männer den Riesen erblickten, wichen sie voller Angst zurück und flohen vor seiner Gegenwart. 25. Die Soldaten erzählten sich, dass der König demjenigen, der den Philister Toten Word, Großen Reichtum, sein Tochter zur Frau und Steuerfreiheit für sein Family versprochen habe. 26. David erkundigt sich bei den Umstehenden nach der Belohnung und fragte Import, where dieser Heidi sei, dass das hier des Lebendigen Gottes verspotten darf. 27. Die Männer bestätigten im daraufhin die Zuvor genannten Versprechungen des Königs für den Fall eines Sieges. 28. Als sein ältester Bruder Eliab Davids Fragen hort. Word zornig und warf im Vor, sein Flichten vernick lassig zu haben, nur aus Neugier den Kampf zu beobachten. 29. David vertidigte sich jedoch und fragte, was den Unrechtsgetten habe, die erlediglich ein sackleich frage gestellt habe. 30. A wante sich von seinem Bruder ab, stelte anderen Soldaten diesel bei Frage und erhielt stets die gleiche Antwort bezüglich der Belohnung. 31. Nachdem Davids wort bekannt geworden waren, berichtete man Saul davon, woraufhin der König in zu sich rufen ließ. 32. David ermutigt Saul und erklärt entschlossen, dass Beritesii gegen den Philister in den Kampf zu ziehen. 33. Saul wante jedoch ein, dass David als junger Mann keine Chance gegen einen erfahrenen Krieger wie Goliath habe, der von Jugenden im Kampf geschulte sei. 34. David entgegnet, dass als Hurt bereits Lohen und Baron bekämpft habe, wenn dies versucht hatten, scharf aus der Herd zu roben. 35. Erklärt, dass die Raubte verfolgt, geschlagen und ihnen die Butte entrissen habe, wenn sie in Angriffen, habe sie getötet. 36. Da sowohl Lohen als auch Baron besiegt habe, wird es diesem Philister ebenso ergehen, weil das hier des lebendigen Gottes beleidigt habe. 37. David vertraut darauf, dass Gott in vor dem Philister retten wird, genau wie in vor den wilden Tyren geretet hat, woraufhin Saul im die Lobnis gab. 38. Saul versucht daraufhin, David mit seiner eigenen Rüstung auszustatten, indem einen bronzenen Helm aufsetzt und einen Panzer anlegte. 39. Nachdem David das Schwert angegürtet hat, stellte fest, dass sich in der angewohnten Rüstung nicht frei bewegen konnte, und legte sie wieder ab. 40. Stattdessen nahm seinen Hirtenstab, suchte sich fünf glatt Stein aus dem Bark und legte sie in sein Tasch, bevor mit seiner Schleuder auf den Philister zuging. 41. Goliath rückte ebenfalls nahen David heran, wobei sein Schildträger im Verranging. 42. Als der Philister David sah, blickte Voliver acting auf in Herob, da David ne ein Junger, gut aushende man one militarisch ausrüstung war. 43. Erfragte David spottisch, ob für einen Hand geholten Word, weil nur mit Stocken gegen in Antriet, und verflucht in bei seinen Gotten. 44. Goliath forderte David heraus, na zu kommen, damit seinen Leichnam den Vogeln und wilden Tyren zum Fraß vorwerfen kon. 45. David antwortet, dass der Philister zwar mit Schwert und Spee komme, selbstaber im Namen des Herrn der Heerscheren antritt, den Goliath verhöhnt habe. 46. Prophesied, dass Gott im den Sieg schenken wird, damit die ganz Welt erkennen, dass Israel einen mächtigen Gott habe. 47. Zudem sollte die Versammelte Mensch begreifen, dass Gott nicht auf menschlich Waffen angewiesen ist, den Ausgang einer Schlacht zu bestimmen. 48. Als der Philister zum Angriff überging, lief David im Mutig und entschlossen entgegen. 49. Ergriff in sein Tasch, schludert einen Stein und traf Goliath so präzise der Stern, dass dieser vornüber zu Boden fiel. 50. So besiegt David den Philister all ein mit einer Schluder und einem Stein, one selbst ein Schwert in der Hand zu halten. 51. Anschließend alte David zu dem gestürzten Riesen, zog dessen eigen Schwert aus der Schade und totet in endgültig, indem ihn enthauptet. 52. Angesichts des Todes eiers helden flohen die Philister, woraufhin die Israeliten unter lautem Geschrei die Verfolgung bis nach Gath und Ekron aufnahmen. 53. Nachdem sie die Philister vertrieben hatten, kehrten die israelitischen Soldaten zurück und plunderten das Verlassene Lager ihrer Feinde. 54. David nahm das Haupt des Philisters mit nach Jerusalem, waren die erbütet Rüstung Goliaths in seinem eigenen Zelt aufbewahrt. 55. Als Saul beobachtet hat, why David dem Philister entgegentrat, hatte seinen Feldherrn Abner nach der Herkunft des Jungen Manes gefragt. 56. Da Abner kein Auskunft geben konnte, befahl der König ihm, erkundigungen über die Familie des Jungen Kampfers einzusehen. 57. Nach seinem Sieg wurde David von Abner direkt zu Saul geführt, wobei den Kopf des Philisters noch immer als Beweis bei sich trug. 58. Auf Sauls Frage nach seiner Identität antwortet David bescheiden, dass der Sohn Isaias aus Bethlehem sei.